Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist wieder der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günter Jansen und bis 3 Uhr bleibt unser Thema Joy Division, 25 Jahre nach dem Tod des Sängers Ian Curtis. Eben zum zweiten Male Joy Divisions bekanntestes Lied, Love Will Tear Us Apart. Unüberhörbar war das nicht Joy Division, sondern eine Version vom Sommer letzten Jahres. Nouvelle Vague heißt das Projekt zweier französischer Musiker, Produzenten. Die beiden sind Olivier Libaud und Marc Collin aus Paris. Sie nahmen auf ihrem Album alle möglichen Stücke der frühen 80er Jahre im Original, unter anderem von The Cure, Depeche Mode, Sisters of Mercy und eben auch Joy Division und machten daraus ein leichtes Easy Listening Bossa Nova Album. Aber ich sagte es vorhin schon, dieses Love Will Tear Us Apart ist schon so oft gecovert worden, da sind dann auch mal ganz andere Versionen darunter. Aber zurück zum Original und zurück in der Zeit. Im Frühjahr 1980 nahm Joy Division ihr zweites Album auf, genau zwischen dem 18. und 30. März. Diesmal in London, in Pink Floyds Britannia Row Studios im Stadtteil Islington. Wiederum übernahm Martin Hennett die Produktion. Das neue Album Closer klang noch düsterer, soundtechnisch noch entschiedener, ausgefeilter als das Debüt. Während dieser Sessions wurde auch Love Will Tear Us Apart aufgenommen. Es erschien aber vorab auf einer Single und war nicht mit enthalten auf dem Closer Album. Dafür unter anderem dieses hier, Heart and Soul. Damit begann das Album. Thank you. Heart and Soul und Dead Souls. Das ist heute wirklich kein luftiges Programm leichter Popmusik. Joy Division stehen für die andere Seite. Ernst, düster, schwer. Bei der Vorbereitung habe ich auch ins Internet geguckt und gemerkt, wie wichtig Joy Division auch heute noch sind. In ihrem heiligen Ernst sind sie bis heute Vorbild für immer wieder neue Bands. Diese Unbedingtheit, diese Entschiedenheit. Dabei das Nicht-Virtuose ihrer musikalischen Fähigkeiten. Man muss spieltechnisch eigentlich nicht besonders gut auf der Gitarre oder am Bass sein, um in einer Band wie Joy Division mitmachen zu können. Ian Curtis ist bis heute natürlich eine Art Vorbild, eine Ikone, wenn es um Ausdruck, wahre Gefühle geht, den Mut, die Haltung, alles, auch die Nachtseiten zu beschreiben, zu besingen. Ich werde nachher noch mehr zu Ian Curtis sagen. Natürlich könnte man auch die Zeit Ende der 70er, Anfang 80er Jahre in England noch ausführlicher behandeln. Manchester zwischen Punk und New Wave, später die neue Clubkultur. Die Labels, die Macher, Tony Wilson, Rob Gratton, Labelchef, Manager. Die BBC hat Anfang des Jahres einen von Ex-Frau und Tochter autorisierten Film über das Leben von Ian Curtis und seiner Band Joy Division angekündigt. Arbeitstitel Control. Regisseur ist der holländische Fotograf und Videoregisseur Anton Corbijn. Das klingt erstmal ganz interessant. Hier im Radio geht's weiter mit Musik von Closer Atrocity Exhibition. This is the way. you try hard to succeed. This is the way, step inside. This is the way, step inside. This is the way. nach Atrocity Exhibition vom Closer-Album eben das letzte Lied, das Ian Curtis geschrieben hat, Ceremony, auf der Liste der Songtitel ihres allerletzten Konzertes Anfang Mai 1980 ist es bloß als New One, das Neue, verzeichnet. Ceremony wurde 1981 die erste Single der Nachfolgeband New Order, dazu aber mehr in meinem nächsten Soundcheck am 4. Juni. Dann geht die Geschichte also mit der neuen Band weiter. Noch aber sind wir bei Joy Division, eben die Live-Version vom damals ganz neuen Ceremony. Ian Curtis war Sänger und Textschreiber bei Joy Division. Die vier Musiker hatten mal vereinbart, dass alle Tantiemen zu gleichen Teilen aufgeteilt werden sollten. Also Curtis, Sumner, Hook und Morris waren bei allen Stücken immer zu gleichen Teilen als Autoren beteiligt. Eigentlich ein ganz schlechter Deal für Ian Curtis, denn alle Texte hätten ihm alleine 50% bringen sollen. Dazu die Gesangsmelodien, aber wir wollen das hier gar nicht weiter vertiefen. Ich höre es nur an, um die Widersprüchlichkeiten in Curtis Wesen, seinem Charakter mal an einem ganz konkreten Beispiel aufzuzeigen. Sein Ehrgeiz, mit seiner Musik Erfolg zu haben, dazu gleichzeitig eine Art Vernachlässigung möglicher materieller Vorteile. Überhaupt sein merkwürdig normales, zerrissenes Leben. Geboren als Ian Kevin Curtis am 15. Juli 1956 in Manchester. Er war ein guter Schüler, er las viel, Dostojewski, Nietzsche, Sartre, hörte viel Musik, Popmusik, Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, heiratete schon mit 19 seine Schulfreundin Deborah. Ihre gemeinsame Tochter Natalie kam im April 1979 zur Welt. Noch lange in die Joy Division Zeit hinein hatte er eine feste Anstellung in einem Arbeitsamt, wo er sich besonders um die Betreuung und Wiedereingliederung Behinderter kümmerte. Und das nach einhelliger Beurteilung seiner Kollegen und Vorgesetzten nicht mal so nebenbei und mit halber Kraft, sondern mit echtem großem Engagement. Bis weit ins Jahr 1979, dann ließen sich Arbeitsamt und Joy Division nun wirklich nicht mehr unter einen Hut bringen. moving along in our God-given ways. Safety is sat by the fire. Sanctuary from these feverish smiles, left with a mark on the door. Is this the gift that I wanted to give? Forgive and forget what they teach. Go pass through the deserts and wastelands once more, and watch as they drown by the beach. Hintereinander Passover, Joy Division vom Album Closer. Danach Transmission in einer Version des US-Trios Low, mitenthalten in einem Sampler mit lauter Joy Division Coverversion aus dem Jahr 1995, A Means to an End, The Music of Joy Division. Lauter amerikanische Bands und Musiker, unter anderem noch Moby, Cody Ean, Kendra Smith oder Tortoise. Wir waren eben bei der ungewöhnlichen Geschichte des Ian Curtis, junger Ehemann und Vater mit Festanstellung beim Arbeitsamt, gleichzeitig Sänger, Frontmann bei einer der angesehensten alternativen Bands in England mit Coverfoto auf dem New Musical Express. Er war ein Star der Independent-Szene, in Manchester sowieso, aber im Laufe des Jahres 1979 auch überregional, aber er war krank. Ende 1978 wurde bei ihm Epilepsie diagnostiziert. Die Anfälle kamen mit zunehmender Häufung im Zuge vermehrter Live-Aktivitäten, die verbunden waren mit unregelmäßigem Schlaf etc. Bis zu seinem Tod im Mai 1980 nahm er ständig viele Medikamente, immer wieder andere, mal ging es wochenlang gut. Dann mussten Konzerte abgesagt werden. Überhaupt seine Bühnenpräsenz, Bernard Sumner, Gitarre und Peter Hook, Bass, waren ständig angespannt, ob nicht ein epileptischer Anfall direkt beim Konzert auf der Bühne passieren könnte. Andererseits bestand Ian Curtis' Bühnenshow, wenn man so will, in dem Nachspielen solcher Anfälle. Also dann war es nicht echt. Aber man kann nicht sagen, dass es ihm dann gut ging, denn allein die Angst vor unkontrollierten Anfällen mit möglicher Erstickung lag stets wie ein Schatten über ihm. Seine kleine Tochter Natalie nahm er, wenn man dem Buch seiner Frau Deborah glauben kann und wieso nicht, also die kleine Natalie nahm er nie in den Arm, aus Angst vor plötzlichen unkontrollierbaren Bewegungen. Seine Ehe ging 1980 in die Brüche. Er wurde auch sonst regelrecht unzurechnungsfähig. Selbst seine Bandmitglieder kamen nicht mehr an ihn heran. An einem Montag im Mai sollte es vom Flughafen aus losgehen zu einer ersten USA-Tournee. Einen Tag vorher, am frühen Sonntagmorgen, erhängt er sich in der Küche. Das war am 18. Mai 1980. Yeah. sit round their table, scattering flowers washed down by the rain. Stood by the gate at the foot of the garden, watching them pass like clouds in the sky. Tried to cry out in the heat of the moment, possessed by a fury that burns from inside. Über ihn, Curtis Selbstmord, ist viel geredet, geschrieben, spekuliert worden. Musste es wirklich so enden? Wer hätte es verhindern können? Die Bandmitglieder, seine Frau Deborah, seine neue Freundin, eine Belgierin mit Namen Annick Honoré. Im Nachhinein kann man alles Mögliche als Zeichen deuten, nicht zuletzt die Joy Division Texte. Aber wenn schon seine engste Umgebung auch nach seinem Tod ratlos bleibt, was soll ich von hier aus an Überlegungen anstellen, was seinen einsamen Selbstmord angeht? Was bleibt, sind die Lieder, Liveaufnahmen und die beiden Studioalben, nebst einiger Singles und Extrastücken unter Martin Hennets Regie. Da wird beim Wiederhören erneut deutlich, was Musik, Popmusik auch kann, nämlich Intensität, Gefühl, auch Trauer und Depression, aber immer Wahrheit einfangen, sodass diese Lieder auch 25 Jahre später noch ausstrahlen. aufgeladen mit dem Stolz, der Angst, der Energie dieses jungen Mannes aus Manchester, der keine 24 Jahre alt wurde. Auf seinem Grabstein steht Ian Curtis, 18.05.80, Love Will Tear Us Apart. Das war der Soundcheck für heute. Im Studio war Günther Jansen. Und auch nochmal der Hinweis, aus Joy Division wurde nach Curtis' Tod New Order. Das ist mein nächster Soundcheck heute in 3 Wochen. Tschüss, bis dahin. Ich wünsche eine gute Nacht. Heroes, idols, crap.